IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute 726 Jahre himmlische Musik, ein Rückblick auf 2011. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie dazu Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. In diesem Jahr hat die weltweite Gemeinschaft von Musikliebhabern der indischen Klassik eine Anzahl von Verlusten verschmerzen müssen. Herausragende Meister haben uns verlassen wie der Guselkönig Jagjit Singh, der Sarangi-Meister Ustad Sultan Khan, der große Interpret des Khayals Bhimsen Joshi oder die Sängerin Sushitra Mitra, eine exzellente Vertreterin des Rabindra Sangeet und weitere andere, von denen wir in 2011 Abschied nehmen mussten. Ich werde in dieser Stunde die musikalischen Werke dieser Meister für sich sprechen lassen. Sie sind uns als ihr Erbe geblieben und vermitteln uns die Schönheit der indischen Musik in ihrer ganzen Vielfalt. Gleich zu Beginn des Jahres 2011 verstarb am 3. Januar Sushitra Mitra im Alter von 86 Jahren. Sushitra Mitra war eine legendäre Interpretin des Rabindra Sangeet und über viele Jahre Professorin und Leiterin der musikalischen Fakultät der Rabindra Bharati Universität. Bei näherem Interesse für Tagore-Lieder verweisen wir auf unser Online-Archiv und die Sendung Rabindra Sangeet – Eine Stimme für alle. Wir hören Sushitra Mitra gleich mit zwei Liedbeispielen aus der CD Bashar Ghan – Tagore's Composition on Monsoon und aus Over the Years. Im Anschluss an Sushitra Mitra hören wir Bhimsen Joshi, den führenden Interpreten im Khayal, einem modernen Gesangsstile der nordindischen Klassik. Bhimsen Joshi verstarb kurz nach Sushitra Mitra am 24. Januar 2011. Bhimsen Joshi war nicht nur Sänger, viele Jahre stand er dem Savai Gandharva Music Festival vor. Bhimsen Joshi gründete dieses bedeutende Festival im Jahre 1953. Es findet jährlich im Dezember statt, in Pune. Zu Ehren von Bhimsen Joshi wurde dieses Festival umbenannt in Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav. Wir hören Bhimsen Joshi mit dem Spätabendrager Gorakh Kalyan in einem 16er Beat, Tintal und mittleren Tempo, Matyalaya. Thank you.

Sie hören die Sendung IMC Intermeet Classic, Raga-CDs des Monats, 726 Jahre himmlische Musik, ein Rückblick auf 2011. Am Mikrofon Lothar Mayer. Mit dieser Sendung zollen wir unsere Ehrerbietung vor den großen Meistern, die uns in diesem Jahr verließen. Nach Sushitra Mitra und Bhimsen Joshi ereilte mich im Sommer die Nachricht von der Dagar-Familie, dass Ustad Rahim Fahmuddin Khan Dagar nicht mehr unter uns weilte. Dieser Meister des Drupads starb am 27. Juli 2011. Rahim Fahmuddin Khan Dagar war neben seinen Brüdern der Vertreter der Dagar-Tradition schlechthin. Die Dagar-Familie ist eine der ältesten Musikerclans in Indien, in 19. Generation ganz in der Tradition des Drupads. Der Drupad ist der älteste Gesangsstil der nordindischen Klassik. Wir hören Rahim Fahmuddin Khan Dagar mit dem Morgenrager Asavari in dem Einführungsteil Alap, typischerweise im langsamen Tempo Vilambit. Die Aufnahme stammt aus der CD The Drupad of the Dagar Bani. Alle Playlisten zu unseren Sendungen finden Sie unter www.imcradio.net/playlists. Oh, Weltweit haben die Medien dem Ableben des großen Trupat-Interpreten Ustad Rahim Fahmoodin Kandagar eine große Aufmerksamkeit geschenkt. Rahim Fahmoodin Kandagar starb im Juli 2011. Wir hörten ihn mit der Interpretation des Morgenragers Asavare.